Deutschlandfunk. Rock etc. Vor 50 Jahren gründeten zwei Geschwister in Memphis, Tennessee, eine Plattenfirma. Sie nannten sie Stax. Die beiden waren weiß. Das ist deshalb von Bedeutung, weil sie ihre Firma in einer schwarzen Gegend von Memphis ansiedelten und Musik für Schwarze produzierten. In jener Zeit von Rassismus und strikter Rassentrennung war das ungewöhnlich mutig, aber überaus erfolgreich. Der Name Stax wurde zu einem Synonym für Soul aus Memphis. Kürzlich wurde der 50. Geburtstag gefeiert. Gäste und Musiker aus der großen Zeit der Firma waren anwesend. Knut Benzner reiste nach Memphis und fragte nach dem speziellen Rezept für Soul von Stax. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. To a boil. That's it right there. Now beat well. Memphis was just a big funky town, man. We all loved each other here, you know? Mac Rice, Sir Mac Rice. Songautor von Mustang Sally und Respect Yourself. Was hatte er gesagt gerade? Memphis sei ziemlich funky gewesen. We did stuff together, in and out of this building. Wir machten einfach alles zusammen, in und außerhalb dieses Gebäudes. Larry King, Toningenieur. Couldn't see. Hey Fred, I saw the tallest man yesterday, man, I've seen in my life. Mustang Sally war übrigens ein Hit für Wilson Pickett gewesen. Respect Yourself für die Staple Singers. And it probably gets worn out talking about. I never thought about it. I mean, when you walked in this building, it wasn't what color you were. It had nothing to do with anything. It just wasn't a factor. And that's saying a lot in Memphis during those days, but it just was not a factor. Es mag abgedroschen klingen, aber welche Hautfarbe du hattest, spielte nie eine Rolle. Und das hieß eine Menge für Memphis in den damaligen Tagen. Aber es spielte nie eine Rolle. Das war noch einmal Larry King. Well, it's a nice way to reminisce, and it's also a way to regroup with some old friends. And some of us have been together and never been apart, basically, and others we haven't seen each other in a long time. Nun, es ist eine schöne Gelegenheit, sich in Erinnerungen zu ergehen. Und es ist schön, wieder mit ein paar alten Freunden zusammen zu sein. Einige von uns haben sich nie aus den Augen verloren, andere haben sich einige Zeit nicht gesehen. Steve Cropper, Co-Autor von unter anderem Dog of the Bay, Knock on Wood und In the Midnight Hour und Gitarrist der Houseband Booker T and the MGs. East McLemore Avenue. Betritt man das Stax Museum, kommt man zuerst in einen kleinen Raum, in dem ein Film läuft. Eine kurze Dokumentation, vielleicht 20 Minuten lang. In einer Szene ist auch Steve Cropper zu sehen. Er erzählt und nach einer Weile kommen ihm die Tränen. Well, I think I don't think I was crying. I got a little emotional, but that's, you know, kind of hard to watch and it's kind of hard to talk about. It's something that'll never go away, so it's very difficult. Naja, sagt er, mir kommen nicht die Tränen, aber ich reagiere wohl ein wenig emotional. Es ist schwer, sich diesen Film anzusehen und es ist schwer, darüber zu reden. Es ist etwas, das nie vergehen wird. Gleichzeitig ist dieser Film ein eigenes Dokument seiner Zeit. Booker T and the MGs als Beispiel. Zu Beginn der 60er, vier junge, smarte Kerle, kurze Haare, ordentlich gekleidet. Ende der 60er, Anfang der 70er, lange Haare, Bärte, das Aussehen älter, die Gesichter. Well, yeah, it's kind of interesting to go from a short-haired skinny guy to a long-haired fat guy. I don't know. Things do happen. So sometimes for the better, sometimes for the worse. Es sei interessant zu Cropper, von einem mageren Typen mit kurzem Haar zu einem langhaarigen Dicken zu werden. Das passiere eben manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechteren. Thank you. Ein paar Tage im Februar 2007. Ein paar Tage in Memphis, ein paar Tage mit Stax. Sie feierten. Sie feierten sich selbst. 50 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Und sie feierten auf altem Grund und Boden. Dort, wo Stax einmal war, steht seit 2003 das erwähnte Stax Museum. Nebenan die Stax Music Academy. Dazu später. Wie gesagt, sie feierten. I'm Wayne Jackson. I'm William Bell, and you don't miss your water till the well runs dry. Okay, my name is Eddie Floyd. My name is Al Bell. I'm the former owner of Stax Records. Und nicht zu vergessen, last time we were all together, Isaac Hayes, der nach einem Schlaganfall immerhin dabei ist, eine neue CD zu machen. But, It's coming out in September, I think, and it's going to be, well, He might. Es begann am Abend davor mit einem Fundraising. Gelder für die Stax Academy sollten beschafft werden. $150 Eintritt. Alle hatten sich fein gemacht. Ein paar Basketballspieler der Memphis Grizzlies. Isaac Hayes hatte seinen 10 Monate alten Sohn sowie seine junge Frau mitgebracht. Das Studio A ist im Museum so aufgebaut, wie es einst war. Aus den Lautsprechern dezente Musik derer, die bei Stax waren. Dann eine Pressekonferenz, ebenfalls mit denen, die bei Stax waren. Hayes hatten wir, Cropper auch, Betty Crutcher, Al Bell, Marketingleiter und letzter Stax-Inhaber William Bell, David Porter, Mitglieder der Astors und der Mad Lads, Doris, die Tochter der verstorbenen Estelle Axton, mit ihrem Bruder Jim Stewart, die Namensgeberin, und Mabel John, eine bis heute unterschätzte Sängerin. Crutcher, Sängerin und Songautorin. John Gary von Mad Lads erzählte gerade, wie verbittert er gewesen war. Und dann das Environment von Stax. Wie Stax seine Art zu denken veränderte. Man konnte nicht zu Stax kommen und verbittert sein. Stax war gewissermaßen die etwas andere Schallplattenfirma. 1957. Wann genau, weiß niemand mehr. Jim Stewart und Estelle Axton, Geschwister. Sie knapp 40, er Ende 20, beide bei einer Bank. Er darüber hinaus Country-Fiedler in einer lokalen Band. Sie gründen Satellite Records mit angeschlossenem Plattenladen. Aus Satellite wird Stax. Die goldenen Jahre sind die zwischen 1960 und 1975. Das gewissermaßen etwas andere, schwarz und weiß. Jim Stewart und Estelle Axton waren weiß. Das Viertel, in dem sie Satellite und dann Stax etablierten, war schwarz. Die, die zu Stax kamen aus der Nachbarschaft und bei Stax arbeiten wollten, egal als was, waren schwarz. Die Houseband Booker T und the MGs war schwarz und weiß. Ein paar andere Studiomusiker, ein paar andere Sessionmusiker waren weiß. Und wie Steve Cropper bereits anmerkte, es ging. Es ging nicht nur gut, es ging sehr gut. Das andere, was Stax von anderen unterschied, es gab keine klare Arbeitsaufteilung. Jeder konnte jedes sein. Bleiben wir bei Cropper. Der war nicht nur Gitarrist und Songschreiber, er war auch Produzent und Arrangeur. Wie andere ebenfalls. Wieder hinein ins Geschehen. Oh, certainly. Sounds like the music's starting up. Manchmal kommt man einfach zu spät. Oh, certainly. Sounds like the music's starting up. Manchmal kommt man einfach zu spät. Wer stand da auf der Bühne ohne Isaac Hayes? I am the guitar and band leader for Isaac Hayes. I've been with him off and on for 36 years. Charles Skip Pitts, 60. Seit 36 Jahren Gitarrist und Bandleader von Isaac Hayes. Wie kam er auf diese Sache? How did I come up with Shaft? Tuning my guitar, hitting all my pedals. And Isaac was doing tiddy-doon. And I started wakadu. He said, man, keep that going. And he told me when to put it in, when not to put it in, but it was my lick. And it's hard for other guitar players to play that lick. So I'm blessed. Es war wunderbar. Did it sound good? Unglaublich. Well, Isaac, I see, man, I'm gonna try to do it. He don't have no problem with it because he wrote it. So I'm gonna put it out with the Bo Keys. Das sicherlich wiedererkennbarste Wah-Wah-Pedal der populären Musik. For Shaft Rim, I don't do it for nobody else. I have done sessions and people say, incorporate that Shaft lick in it. I can't do that. That'll make it a little too everyday-ish, you know. So I'm saving it for my release. And Isaac, when we do it live, that's it. But I just don't do it unless it's me or him. Right. Smith was brother man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Ein Gebäude und zwei Türen weiter. Neben dem Stax Museum, dieser detailgenauen Kopie jenes Capitol Filmtheaters, in dem Stax tatsächlich saß, ein Neubau. Die Stax Music Academy. Die Wüste lebt. Die Wüste, das war diese Gegend hier, South Memphis, Soulsville, USA, wie sie sie nun nennen. Die Stax Music Academy ist letztlich eine Schule. Eine Schule für unterprivilegierte Kinder, Risk Kids, aus diesem Viertel. Die Erziehung der Kinder in der Stax Music Academy ist aufopferungsvoll und streng. Man fordert. Möglicherweise fördert man Disziplin. 70% der Haushalte hier werden von Alleinerziehenden versucht, geregelt zu werden. Ein Drittel der Bewohner von Soulsville hat kein eigenes Auto. My name is Delisha Ward. I'm 12 years old. My name is Alan Williams and I'm 13 years old. Delisha Ward, 12. Alan Williams, 13. Aus dieser Gegend. Wissen Sie, wo Sie leben? Vance Park. And I live on Gage Avenue. Und was ist der Unterschied zwischen dieser und anderen Schulen? Well, this school, they have more safety, more well-behaved, more time to learn. This school is stricter and we have more time to learn. Mehr Sicherheit, bessere Behandlung, mehr Zeit zum Lernen. To about 3:16, and I really like this school and the way it's going because you don't have children always trying to act up while you're trying to learn. Natürlich haben Sie eine Musikklasse. Und welche Musik mögen Sie? Soul, R&B, Rap, Hip Hop, Jazz. Also alles. With different people that worked, that were here at Stax, and they were making music and Steve Wonder Medley and Let's Stay Together and more things like that. Ein paar von Stax waren bei Ihnen, Stevie Wonder auch. Welche Instrumente spielen Sie? I play the piano. I also play piano. Haben Sie von Beethoven gehört? Yes, and Mozart and Fiorelli's. It's between Mozart and Bach. Die Liza mag Mozart und Bach. Und was wollen Sie mal werden? Ich meine, Sie haben noch viel Zeit, aber haben Sie irgendeine Idee, was Sie mal werden wollen? I do. I've always had a dream of being an architect. Architektin. I would like to go into basketball, but if not, I'll like start my own business. Und Basketball oder ein eigenes Geschäft. So ein eigenes Basketballteam zum Beispiel. Wie gesagt, Sie haben eine Musikklasse. Und was spielen Sie vor? Na, Chef. We'll be right back. Did you read about the flood? It happened a long time ago. Way in a little country town, way down in Mississippi. It rained and it rained. It rained both night and day. Listen, the people worried and they began to cry. Lord have mercy. Where can we go now? There was women and there was children screaming and crying, Lord have mercy. In this great disaster, who can we go to now but you, Lord? In this great flood of Tupelo, Mississippi, it happened one evening, one Friday evening, a long time ago. It rained and it rained. The people of Tupelo was out on the farm gathering their harvest. Dark cloud began to rise way back in the western horizon. Wasn't that a mighty time? Let me hear you tell them about it, Albert. Let me hear you tell them about tell them about it. We'll be right back. Albert King, Steve Cropper, Pops Staples. We took a lot of the sadness out of the music and put happiness. Wir nahmen der Musik die Traurigkeit, so Steve Cropper, und brachten Heiterkeit hinein. Selbst bei dem Blueszeug. Das ist offensichtlich, wenn man sich das Albert King-Zeug anhört. Wir brachten nur ein heiteres Gefühl in den Blues, und es war erfolgreich. Das war eine schöne Sache für uns. It was successful, so that was a fun thing for us. Man erinnerte sich der Verstorbenen. Albert King, Rufus Thomas, Luther Ingram vor nicht allzu langer Zeit und vor ziemlich langer Zeit, 1967, Otis Redding, der Stax-Star Mitte der 60er, Steve Cropper. A lot of us died with him. That's real hard to say. I mean, it was a major, major setback for everybody. Emotionally and physically and all other ways. But you have to move on. Einiges von uns starb mit ihm, schwer zu sagen. Das warf uns alle mehr als zurück, emotional, physisch, auf andere Art. Man musste weitermachen, aber damals war es sehr, sehr schwierig. Eine der unangenehmsten Sachen, die ich machen musste, war, die Platte in der Woche fertigzustellen, in der Otis die Augen schloss. Die größte Schwierigkeit war die, dass man seine Leiche noch nicht gefunden hatte, während ich an den Songs arbeitete. Er war sonntagmorgens mit seinem Flugzeug abgestürzt und man fand ihn, glaube ich, freitagmorgens. Es war merkwürdig, nicht zu wissen, wo er war oder was mit ihm war. Alles, was wir wussten, war, das Flugzeug war abgestürzt. Ich habe nach dem Erfolg von Sitting on the Dock of the Bay bis 1970 keine Songs mehr von ihm hören können. Ja. Eines Tages saß ich mit einem Freund über einer Flasche Wein und er meinte, lass uns doch ein bisschen Otis-Musik hören. Und ich dachte, ist er verrückt? Es ist noch heute schwierig für mich, seine Musik zu hören. And I brought over a bottle of wine and some Otis records and he said, we're going to sit down and listen to some Otis music. And I thought he was crazy, but anyway, we got through it. It was just something I didn't do. I mean, it just brought back too many bad memories, or great memories, but sad memories, the fact that he wasn't with us anymore. And it was very, very hard for me to listen to Otis Redding being. One, two, three, four. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. Es Es gab mindestens einen weiteren Toten in Memphis, Tennessee. Am 4. April 1968 wurde Dr. Martin Luther King auf dem Balkon des Lorraine Motels erschossen. Steve Cropper noch einmal. Man sagt auch, dass an dem Tag, als Dr. Martin Luther King starb, die Musik in Memphis gestorben sei. Das glaube ich nicht, aber es veränderte definitiv die Dinge. Es veränderte Stax, es veränderte die Art und Weise, wie wir das Unternehmen führten, eine harte Zeit für uns alle. Denn wir waren vollkommen in uns eingehüllt, lebten in einer glücklichen Zeit und gingen durch die Türen von Stax, als würden wir jeden Morgen in die Kirche gehen. Es gab keine Anzüglichkeiten, es gab keine Vorurteile, es gab nur eine Gruppe von Menschen, die was zustande brachten. Die Nachrichten brachten uns plötzlich auf Sachen, auf die wir normalerweise nie gekommen wären. Stax. An den Wänden der Museumsgänge Schallplatten, in Vitrinen Bilder und Drucke, einfache Kleidung und feine Garderobe, Memorabilien, Erinnerungsstücke. An anderen Wänden Zitate ehemaliger Mitarbeiter und Musiker. Eines der Zitate lautet: Nach der Ermordung Martin Luther Kings war es nicht mehr cool, weiß zu sein. Stax. Abends gab es eine Party. Sir McRice zusammen auf der Bühne mit Eddie Floyd. Larry Nix, der Toningenieur, erzählt davon, wie es war, als der König im Stax-Studio gewesen sei. 1973. Niemand durfte in das Gebäude hinein. Niemand, bis auf ihn. Er war schließlich der Toningenieur. Al Bell, der letzte Inhaber der Firma, erzählt von deren kompliziertem, ruinösen, hinterhältigen, weil vielleicht durch die Banken und durch eine große Schallplattenfirma bewusst herbeigeführten Ende. Und irgendwann klangen die Stax-Tage aus. Stax ist nach langem Weg wieder auf den Beinen. Wiederveröffentlichung folgt auf Wiederveröffentlichung. Das Programm, mit dem mittlerweile sogar die Stadt, mit dem sich die Stax-Leute selbst, mit dem die Musikliebhaber Stax feiern und würdigen, ist enorm. Das ganze Jahr hindurch. Wie sagte Isaac Hayes, der Black Moses, dessen Rasierapparat, mit dem er sich seinen Kopf kahl schor, eine der Memorabilien in den Vitrinen ist? Danke, dass ihr da wart. Jetzt habt ihr die wahre Geschichte von Stax. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den 50. Geburtstag der amerikanischen Plattenfirma Stax von Knut Benzner.